Wir müssen bieten mehr, Gebet alleine, bringt der verlorenen Welt das ewige Heil. Wir müssen bieten mehr, gibt Gott das Seine, dann wird die Kraft des Herrn auch uns zuteil. Wir müssen bieten mehr. Wir müssen lieben mehr, wir müssen trauen auf den Herrn, der Sieg verleiht. Wir müssen lieben mehr, die Welt voll Leiden, die Seelen, die in Not und Angst vergehen. Wir müssen beten mehr, für die dort treiben, in finster Sündennacht, im Sturmeswehen. Wir müssen beten mehr, wir müssen lieben mehr, wir müssen trauen auf den Herrn, der Sieg verleiht. Wir müssen Gott vertrauen und für ihn stehen, denn nur sein Wort allein macht uns gesund. Wenn auch die Himmel und die Erd vergehen, sein Wort ist dann der felsenfeste Grund. Wir müssen beten mehr, wir müssen lieben mehr, trauen auf den Herrn, der Sieg verleiht.